Hast du eine kleine gelbe? Oder sowas in der Art? Wo soll ich denn die jetzt herzaubern? Zum Runterkommen. Irgendwas da bohrt, presst mein Gehirn zusammen. Ist wie eine Zange aus Stahl. Oh, jetzt mach dir mal nicht ins Höschen. Wind. Oh nein. Wind ist gut. Oh nein. Feuer, los. Was? Los! Was, wenn sie rauskriegen, was war? Halb Kalifornien brennt, Süße. Gib mir deine Fluppe. Hey! Komm schon, weg hier! Goodbye, Hollywood. Bruno LaBianca, supermarket owner, and his wife have both been stabbed to death. Number nine. What do you think's gonna happen when I get out of here? Und der fünfte Engel posaunte und sah einen Stern gefallen vom Himmel auf die Erde. Und ihm, nur ihm, war der Schlüssel zum Brunnen des Abgrunds gegeben. Der fünfte Engel. Mansons Movie Ranch. Originalhörspiel von Volker Präkelt. Am 26. September 1970, 30 Meilen westlich von Los Angeles, brannte eine Westernstadt ab, deren Fassaden Fans von Cowboy-Filmen und Serien seit Jahrzehnten vertraut waren. Die George Spahn Movie Ranch. Der Ort hatte etwas Surreales, das durch den tosenden Wind und den Eindruck völliger Verlassenheit noch unterstrichen wurde. Eine abgewrackte Hollywood-Kulisse mitten im Niemandsland, heruntergewirtschaftet von einem alten und blinden Pferdezüchter. Bis zuletzt hatten Mitglieder einer Hippie-Kommune in den verlassenen Gebäuden gehaust. Auch er, der von seinen Anhängern JC genannt wurde. Jesus Christ, dass ich nie lache. Gottes Sohn, Man's Son, Charles Manson. Ich kannte ihn als Charlie, so war ich George heiße. Auf der Farm wimmelte es von Fliegen. Im Haupthaus saß der 81-jährige George Spahn mit Stetson und Sonnenbrille in einem klapprigen Lehnstuhl. Der fünfte Engel tat den Brunnen des Abgrunds auf und es ward verfinstert die Sonne. Auf seinem Schoß ein Chihuahua, zu seinen Füßen ein Cocker Spaniel. Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken auf die Erde und es ward ihnen Macht gegeben. Ein Hippie-Mädchen von ungefähr 18 Jahren bereitete ihm das Mittagessen. Blackbird sing in the dead of the night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. Die Ranch war ein einziges Irrenhaus. Nichts von all dem machte Sinn. Na, so ist es nun mal mit dem Bösen. Je weniger Sinn es macht, desto böser ist es. Warum ich davon nichts mitbekommen habe? Ein Blinder bekommt weniger Informationen als ein Sehender. Braucht länger, um Menschen kennenzulernen. Aber ganz ehrlich, als alles begann, ich hatte nicht die leiseste Ahnung, was an diesen Leuten verdammt nochmal verkehrt sein sollte. Beim nächsten Ton ist es 2 Uhr 32 Minuten und 20 Sekunden. Beim nächsten Ton ist es 2 Uhr Hallo? 32 Minuten Darf ich? Und 30 Sekunden. Ja? Mr. Spahn, die Cowboys haben gesagt, ich finde sie hier. Kann ich reinkommen? Die Tür steht doch offen, oder? Entschuldigung, wenn ich Sie gestört habe. Angenommen. Sie leben in diesem Trailer? Cool. Kennen wir uns, Mädchen? Ich bin Lynette, aber die meisten nennen mich Squeaky. Squeaky. Also ich, wir haben eine Panne. Der alte VW-Bus, voll verreckt. Das Getriebe, meint Sadie. Wir wollen nach Norden ein paar Leute besuchen, den Sommer da verbringen. Kann ich mich setzen? Ja. Und jetzt, naja, bis die Karre repariert ist. Hier gibt's noch ein paar Hütten. Die stehen doch leer, oder? Die Katzen da würden das nicht so sehen. Mit Katzen habe ich kein Problem. Sie lieben mich. Ich habe auch mal eine gehabt. Eine rote. Mit einem weißen Kreis ums Maul. Sind das Ihre Kinder auf dem Foto? Wow. 1, 2, 3, 4... Spar dir das Zählen. Es sind 10. 10? Wir können helfen. Unkraut wegmachen, putzen oder kochen. Hast du eine Uhr? Eine Uhr? Da muss ich nicht immer anrufen. Uhren sind Werkzeuge der Sklaverei. Wer behauptet denn sowas? Na, er. Er? Wer soll das sein? Ist da Musik drauf? Geht so lange gut, bis die Bedienung mein Steak klein schneidet. Und dann ganz stolz sagt, gestern habe ich das auch für ein kleines Kind getan. Einen süßen kleinen Kumpel. Ist privat. Mach aus. Muss Ruby mal sagen, dass ich... Sorry. Hatten Sie eigentlich einen Unfall oder so? Wegen der Augen, meine ich. Netzhaut kaputt. Da geht nicht mehr viel. Kannst mir einen Gefallen tun, Kleine. Der Brief da, den habe ich heute Morgen auf den Tisch gekriegt. Kannst doch lesen, oder? Hey, Mister, ich war auf der Highschool. Soll ich wirklich? Von wem ist er denn? Mach einfach auf. Dad, ich habe hin und her überlegt, wie ich auf deine Zeilen reagieren soll. Natürlich hat Chad ein Recht in Gänsefüßchen, darauf seinen Großvater endlich kennenzulernen. Aber auf keinen Fall so, wie du dir das... Das scheint mir aber auch ziemlich privat. Weiter. Bitte. Aber auf keinen Fall so, wie du dir das vorstellst. Du lebst immer noch in dieser heruntergekommenen Geisterstadt, in der es mehr kaputte Autos als gesunde Pferde gibt. Soviel ich weiß, werden da schon lange keine Filme mehr gedreht. Und du lebst immer noch in wilder Beziehung mit dieser abgetakelten Zirkusartistin. Schwachsinn. Ruby ist schon lange nicht mehr beim Zirkus. Weiter, Mädchen. Die Namen deiner Kinder kennst du doch nur noch, weil du uns nach deinen Lieblingspferden benannt hast. Echt jetzt? Alle 10? Was spricht dagegen? Was Chads 12. Geburtstag betrifft, den kannst du gern bei uns feiern. Uns in Großbuchstaben. Du bist jederzeit herzlich... Das reicht. Hör auf. Ich will nichts mehr hören. Hey, das ist doch nicht auf meinen Mist gewachsen. Wie wär's mit einem Kaffee? Der müsste durch sein. Ein Whisky wäre mir jetzt lieber. Heruntergekommene Geisterstadt. Hey, du warst doch Ewigkeiten nicht mehr hier. Ja, steht alles noch wieder eins. Rock City Saloon, Barbershop, Dock, Gefängnis, Bestatter. Was braucht man mehr? Du solltest den Mund nicht so voll nehmen, Annie. Mein Gott, jedes Brett kenne ich hier. Jedes verdammte Brett. This land is your land, this land is my land. From California to New York Island. Das müssen die Neuen sein. Willkommen auf der George Spahn Movie Ranch. Geisterstadt, hier pulst das Leben. Ruby, führ mich dahin, ich will feiern. Den 12. Geburtstag vom Enkel. Ruby! Oh, schon wieder unterwegs. Immer unterwegs. Und ich? Schreibst du, kenne eure Namen nicht? Alice, Georgiana, Mary, Dolly, Little George, Paul, Roxanne, Daisy, Jim, Annie. Ja, ja. Gib mir nur an allem die Schuld. bin ja noch nicht gestraft genug. Oh. Verdammt. Scheißtür. Müsse mal geölt werden. Mr. Spahn? George! Verdammt. Haben Sie mich erschreckt. Wer sind Sie? Kommen Sie von diesem Lagerfeuer mit der Singerei da hinten? Schöner Song, hä? This land is made for you and me. Kennen Sie die Beach Boys? Eine der berühmtesten Bands auf diesem Planeten. Hey, wow! Da hinten steht ja eine Musikbox. Eine echte Wurlitzer. Geschenk von Lorne Greene. Bonanza, ja, das waren noch Zeiten. Läuft auch im Radio, wenn die Jungs mir den Sender verstellen. Das sind die Beach Boys? Ja. Brian Wilson, Dennis Wilson. Alles Freunde von mir. Dennis ist der Schlagzeuger. Wir haben in seiner Villa gewohnt. Oh. Einmal kräftig dagegen treten. Haben wir Musik gemacht, Songs aufgenommen. Und jetzt sind sie hier gestrandet. Von der Villa in die Geisterstadt. Aber ganz so schlimm ist es bei uns ja doch nicht, oder? Der perfekte Ort. Für mich und meine Familie. Ist Ihnen die alte Kutsche aufgefallen? Grace Kelly hat darin gesessen in... 12 Uhr mittags. Hm. Den Film habe ich gesehen. Immer wieder. Es geht um Gerechtigkeit, oder George? Was einem zusteht. Was man verdient hat. Respekt. Darum geht es doch. Respekt. Ich meine, es war ein schönes Leben in der Villa. Aber irgendwann, da wollten meine Mädchen... Ihre Mädchen? Wieder raus. Aufs Land. Frei sein. Atmen, dem Schöpfer nahe sein. Ach, Sie sind der Begleiter dieser Mädchen. Ich verstehe. Die sind wie meine Kinder. Kinder sind das Allerwichtigste. Sie sehen ihre nicht so oft, oder? Hm. Hat Ihnen diese Squeaky... Ach, sie hätte mir gar nicht sagen müssen, dass Sie ein großes Herz haben. Ich spüre das. Aber auch etwas anderes. Eine Verbindung ist unterbrochen. Zu Menschen, die ihnen über alles gehen. Wie bei einem Telefon, bei dem jemand die Kabel gekappt hat. Meine Tür steht allen offen. Was du brauchst, George, ist eine neue Verbindung. Eine göttliche Verbindung. Wie ist Ihr Name, Mister? Charlie. Einfach Charlie. Is in Ordnung, George. The reason that the girls liked me was, hey now, I'm all around you, round you. Hey now. Warum die Mädchen mich so mögen? Ich mach doch nur ein bisschen Musik. Von wegen, sagten die. Du bist was Besonderes. Quatsch, ich komm gerade aus dem Knast. Nichts da, du gehörst nach Beverly Hills. Du bist ein Star. George. Was machst du denn im Haus? Komm, schau mal wieder. Eben war der Doc hier, er fürchtet um mein Leben. Und hat gefragt, warum du mich im Stich lässt. Der alte Kurpfuscher hat dir hoffentlich den Whisky weggenommen. Wir sind nicht verheiratet, Ruby. Doch, nur nicht miteinander. Ich hatte 2 freie Tage, schon vergessen. Aha. Was ist hier eigentlich los? Als ich fuhr, hast du noch im Trailer gewohnt. Eben kam mir so ein Hippie entgegen, so ein kleiner mit Jesusfrisur, mit 2 abgemagerten Steppenmäusen. Hippie, sagst du? Ich will das Pack hier nicht haben, George. Die vertreiben mir die Reittouristen. Am Wochenende haben wir endlich ein paar Buchungen. Filmleute aus Hollywood sogar. Wenn da ein paar halbnackte Blumenkinder aus den Büschen springen... Was dann? Hol erst mal Luft, Ruby. Den Trailer war ich leid und dieser Typ... Wenn du den meinst, den mit der Jesusfrisur, ich hatte ein echt nettes Gespräch mit ihm. Er hat eine feine Art, höflich. Die anderen sind die ganze Nacht auf dem Trip, mit Pilzen und dem ganzen Zeugs. Lass mich raten, die Cowboys sind auch mit von der Partie. Ist ja klar, diese Hippie-Schlampen sagen nicht nein, wenn der Typ mit der Jesus-Frisur heißt Charlie. Er will unsere Autos wieder zum Laufen bringen. Dafür lassen wir sie ein paar Tage auf der Ranch wohnen. Wir? Was ist schon dabei, Ruby? Dann sehen wir mal zu, dass keine Monate draus werden. Es war einmal ein alter König. Der hatte viele Pferde. Er hatte sein Augenlicht verloren und konnte sich nur noch an ihrem Hufgetrappel erfreuen. Und an ihrem Wiehern. Nachts, wenn es still war, wurde er oft sehr traurig. Denn er hatte auch viele Kinder. Aber die kamen ihn nur selten besuchen. Gar nicht besuchen. Besonders die Töchter nicht, die glaubten den Lügen ihrer Mutter. Eines Tages stand ein Mädchen vor seinem Tor. Es war müde und fragte nach einer Herberge. Der alte König mochte seine Stimme und fragte, wie alt es sei. Alt genug, sagte das Mädchen. Dann hätte er nichts dagegen, sagte er, wenn es seine Gemächer in Ordnung halten und ihm jeden Tag gutes Essen bereiten würde. Schon bald verstand sich das Mädchen gut mit ihm und durfte in seinen Gemächern wohnen. Bei dem alten Knacker? Doch das Mädchen wartete auf jemanden, der die Menschen vor einer großen Gefahr retten würde. Charles Manson ist erfinderisch, verpasst sich einen zweiten Vornamen, Willis. Mit der richtigen Betonung wird daraus ein Satz. Charles Will is man's son. Charles Wille ist der Wille des Menschensohns. Sein halbes Leben hat er im Gefängnis verbracht, dort Bücher über Scientology gelesen und Transaktionsanalyse. Gitarre hat er im Knast geübt, wie ein Wahnsinniger. Haight Ashbury, 1967. Die Blütezeit der Blumenkinder. Einer von 1000 Hippies, die sich für Jesus hielten. Als ich ihn das erste Mal singen hörte, war er wie ein Engel. Am liebsten rekrutierte er verlorene Mädchen, die meisten minderjährig, aus dem Nest gefallen oder geflüchtet, von ihren Eltern ungeliebt. He's got it. You know, he's got everything he wants coming from me. Because he gave me everything. Erfahrung, Liebe, all das hat er mir gegeben. Er knackte meine Schale. Ich wollte so erwachsen sein und habe alle Gefühle unterdrückt. Ich bin ihm gefolgt, weil er mich nicht gedrängt, weil er mich verstanden hat. Was immer er glaubte, daran glaubte ich dann auch. Es war noch schön. Wieder junge Stimmen um einen herum. Die Mädels sangen nachts am Lagerfeuer, sie tanzten und giggelten, verrückte Hühner. Sie brachten Leben in die Bude, sie kümmerten sich um mich. All das hat mich glücklich gemacht. Eine große Familie, als ob all meine Kinder und Enkel um mich wären. Boys wollen es arrangieren und auf ihr nächstes Album nehmen mit Chorstimmen und Streichern. Ich mag einfache, fröhliche Songs mit Banjo und Gitarre. George, du bist echt okay. Ich mag dich, George. Ich habe einen schönen Bildteppich für dich mit einem Pferd. bringe ich dir morgen vorbei. Vorsichtig, junger Mann. Ich lass mich nicht gerne verarschen. Hey, warum so knurrig? Was soll ich mit einem Bildteppich? Du weißt, dass ich nichts sehe. Glaubst du? Charlie hat schon mal eine Klapperschlange gestreichelt. Ihr seid ganz schöne Spinner. Kannst du denn sicher sein, dass du wirklich blind bist? Ist doch nicht mein Hobby, ständig gegen Türen zu laufen und mich mit Suppe zu besabbern. Dem da oben gefiel es anscheinend, mich gleich zweimal ins Dunkel zu schubsen. Erst das eine, dann das andere Auge. Vielleicht habe ich es ja verdient. Ich mache dich wieder gesund und stark. Du? Du meinst sicher er, oder? Halt noch ein bisschen durch. Gott wird mir ein Signal geben, nur für dich. Wenn du meinst, Charlie, gib mir einfach Bescheid, wenn es soweit ist. Essen ist fertig. Irgendwie mochte ich ihn, auch wenn er manchmal Blödsinn erzählte. Abgedrehtes Zeug, innere Visionen oder was weiß ich, Blindenheilung und so. Dann kam es wirklich, sein Zeichen. Aber anders, als ich gedacht hatte. Verehrte Gäste, willkommen im Pancake Restaurant. Was habt ihr eigentlich vor? Warum habt ihr beiden mich in diesen Laden gelockt? Ich soll nicht auf trübe Gedanken kommen, oder? George, was war dein größter Wunsch? Erinnerst du dich? In meinem Alter hat man keine Wünsche mehr. Das werden wir gleich sehen. Raus mit der Sprache, Charlie. Charlie hat eine Überraschung für dich, die wird dich umhauen. Gib mir eine Sekunde. Ich bin gleich wieder da. Er kann zaubern. Wirst sehen. Rein mit dir, Junge. Da vorne sitzt er. Grandpa! Grandpa! Chet! Chet, bist du das? Ja, klar. Ich habe heute Geburtstag. Ja, klar. Was für eine Freude. Wie bist du denn? Komm mal her, zu deinem Großvater. So eine Überraschung. Was für ein Wunder. Meine Mom hat gesagt, ich darf heute zu dir kommen. Na, endlich. Willst du wissen, wie alt ich geworden bin? Sehen kann dein Opa dich ja nicht, das weißt du. Aber er weiß genau, du wirst heute... Na, lass mich mal raten. Du wirst heute... 7. Nee. 8? Uh-uh. Ja, lass mal fühlen, wie groß du bist, mein Junge. Groß wie eine Bohnenstange. 10? 12, Grandpa. Krieg ich jetzt ein Eis? Ein Eis? So viel du willst. Die ganze Karte rauf und runter? Ja. Übernachtest du heute bei deinem Großvater, Chet? Das wäre schön, was, Chet? Aber so viel Platz ist da nicht bei deinem Grandpa. Vielleicht will Chet ja im Zelt schlafen? Oder im Wohnwagen? Mein Junge, was hat denn deine Mutter genau gesagt? Ja... Er darf 1-2 Tage auf der Ranch bleiben. Nicht wahr, Chet? Genau. Wie habt ihr das denn hingekriegt? Das werde ich euch nie vergessen. Ihr seid großartig. Danke. Bedank dich bei Charlie. Er ist ein Star. Ich lasse euch mal allein. Heute glitzern die Sterne über der George Spahn Movie Ranch. Du hast die gute Nachricht bekommen, Shorty? Hat die Runde gemacht, Boss. Der kleine Chet. Der düst gerade mit dem Biker um. Ja. Wie kam denn das so plötzlich? Kannst du mir mal einen Lasso-Trick zeigen, Cowboy? Boss, eine Minute. Unter 4 Augen. Du willst mehr Lohn, oder? Bist nun seit 3 Jahren mein Vorarbeiter. Seit 5 und gegen eine Gehaltserhöhung hätte ich nichts einzuwenden, wenn wir schon mal dabei sind. Aber das ist es nicht. Hier stinkt was zum Himmel. Dein Charlie, der tickt doch nicht richtig. Jetzt übertreibst du aber. Die ganzen Leute. Ich habe lange Zeit das Maul gehalten, aber gestern Nacht... Die feiern halt. Ja, vielleicht. Ich halte mich ja fern von denen. Aber gestern habe ich am Saloon halt gemacht. Dass die hier alles in Beschlag genommen haben, scheint dich ja nicht zu stören. Und bis jetzt nicht. Aber was da drinnen vor sich geht. Abgedreht. Die spielen so merkwürdiges Zeugs. Mit Pistole und all sowas. In voller Verkleidung. Und dann dieser Oberirre, dieser Charlie, brüllt rum wie ein Tier. Jagt mir eine Kugel in den Kopf. Ramm mir ein Messer ins Herz. Die spielen Theater. Nach Shakespeare hört sich das nicht an. Nein, Boss. Das ist kein Theater. Der Typ ist krank. Mir gefällt das ganz und gar nicht, was hier vor sich geht, Boss. Ganz und gar nicht. Life at Swan's Ranch was a quote-unquote magical mystery tour. Das Leben auf der Ranch war wie eine magical mystery tour. Jeder Tag war anders. Wir verkleideten uns. Wir lebten in einer Filmkulisse. Every day was a different thing. We dressed different. We played different. We lived on a movie set. Barbara Hoyt, Manson Family. Charlie schnitt Gesichter und befahl uns, sie nachzumachen. Finally, one night at the ranch, we were all sitting around and he started to say, bow like sheep. Eines Abends sagte er uns, wir sollten blöken wie die Schafe und wir taten das. Every single one of us did it. Leslie Van Houten, Manson Family. Er machte Rollenspiele mit uns, bereitete uns auf das vor, was noch kommen sollte. He prepared us for what was to come. Tex Watson, Manson Family. Musst du nicht nach der Stute sehen, Shorty? Wofür hält er sich? Und diese sogenannte Family? Beten alles nach, was er ihnen predigt. Wenn der sagt, spring vom Felsen, dann springen sie. Lemminge sind das. Und dann werden rosarote Pillen verteilt. Boss, die dürfen keine Bücher lesen, kein Alkohol trinken, keine Brillen besitzen, keine Uhren. Findest du das normal? Was ist schon normal? Und noch was. Ich habe einen getroffen, der für Dennis Wilson gearbeitet hat, den Beach Boy. Und? Dieser Charlie und seine Family haben sein Haus verwüstet, seine Luxusautos zu Schrott gefahren, Orgien gefeiert. Nichts als Orgien. Überall, im Pool, im Haus. Perverses Zeugs, Boss. Ich bin müde. Wo bleibt Squeaky? Bitte sei vorsichtig und unternimm was. Hey, die zwei Turteltauben. Charlie, ich höre zwei Paar Stiefel. Hast du noch jemanden mitgebracht? Ah, ich will dir Tex vorstellen, guter Junge hier. Kommt aus Texas und wird eine Zeit lang hier helfen. Hallo, Mr. Spahn. Deine Freunde sind mir willkommen, Charlie. Shorty hast du schon kennengelernt, oder? Den berühmtesten Cowboy zwischen Simi Valley und Topanga Canyon. Was macht der Film, Shorty? Hatte gerade eine Probeaufnahme. Klingt gut. Wir proben auch. Ganz große Leinwand. Kannst gerne eine Rolle haben, Cowboy. Siehst du, Shorty? Shorty wurde mal vom Dach geholt mit einem Schuss von Dan, Dings... Blocker. Hoss Cartwright. Na, der Dicke. Hab mir eine Rippe dabei gebrochen. Kommt eben drauf an, auf welcher Seite man steht. Wo stehst du, Shorty? Auf der richtigen? Wer weiß schon, was die richtige ist. Ich finde es nicht schwer. Was, Text? Kein bisschen. Chet! Chet! Wie spät, Squeaky? Wie spät? Die Sonne geht gerade unter, George. Was weiß ich denn von der Sonne? Dann ist er jetzt schon mehr als 3-4 Stunden weg. Chet! Junge! Auf der Main Street ist er nicht. Chet? Chet! Dein Opa sucht dich! Siehst du irgendwo sein Fahrrad? Hilf mir auf dem Bohlenweg. Keine Spur! George! Ein Moment. Hast du ihn gefunden? George, Bruder. Ich war gerade auf dem Weg zu dir und wollte es erzählen. Hör mal. Ist hier zu gefährlich für einen Jungen wie ihn? So wie sich die Dinge entwickeln. Zu gefährlich? Schwachsinn! Welche Dinge? Wir haben ihn zu seiner Mutter gebracht. Annie? Sie ist hier? Für eine Begegnung fühlt sie sich noch nicht weit genug. Aber sie will über alles nachdenken. In Ruhe. Ich telefoniere die Tage mit ihr. Das haben wir abgemacht. Chet ist wieder weg. Und das bestimmt ihr jetzt? Und was ist mit Annie? George, du musst mir glauben. Ich bringe dir deine Tochter zurück, so wie ich dir Chad gebracht habe. Was geht hier eigentlich vor? Komm, ich führe dich zurück. Hier, meine Hand. Ich glaube, das war der Moment, als etwas durchgesickert ist. Durch mein altersschwaches Hirn. Da habe ich irgendwas gewittert. Aber glauben, so richtig glauben, wollte ich es immer noch nicht. Ihr beide baut den Motor aus. Überall Blech, Blech, Blech. Hört sich so eine Farm an? Gib mir mal das Schweißgerät. Wieso? Die reparieren unsere Autos. Macht ja sonst keiner. Das sind keine Autos. Das sind stinkende Strandbuggies. Nicht gerade das, was die Reittouristen erwarten, wenn sie hier die Natur suchen. Naja, die können ja vielleicht am Wochenende. Ich red mal mit Charlie. Und noch was, Boss. Die Strandbuggies werden hier nicht repariert, sondern frisiert. Also. Keine Ahnung, wo sie die herhaben. Die rüsten sie um, für was auch immer. Mit 150 Liter Tanks. Da musst du doch mal eingreifen, Boss. George, zu müde zum Schlafen, zu müde zu allem. Sag mal, Charlie, was soll das alles mit den Strandbuggies? Kennst du die Bibel? Dachte, Bücher sind verboten bei euch. Es gibt Bücher und es gibt die Bibel. Die Offenbarung des Johannes, 9. Kapitel. Lange her, Charlie. In diesem Kapitel merkt dir die Nummer, Nummer 9. Da gibt es eine Prophezeiung. Squeaky, komm doch mal. Lies vor. Die Schrift ist verdammt klein. Komm, komm, komm hier unter die Lampe. Um diese Zeit? George, es war ein langer Tag für ihn. Tu, was ich dir sage. Warte noch. In dieser Prophezeiung, George, ist die Welt längst am Ende. Kaputt, erledigt, im Arsch. Aber 5 Engel bringen wieder Ordnung ins Chaos, organisieren den Neuanfang. Jetzt liest Squeaky, du weißt schon was. Und der 5. Und der 5. Engel posaunte und sah einen Stern, gefallen vom Himmel auf die Erde. Und ihm war der Schlüssel zum Brunnen des Abgrunds gegeben. Im Brunnen des Abgrunds. In einem Loch. Tief in der Erde. Da überleben sie. Die Gerechten. Die Gerechten? Wer soll das sein? Schau in dein Inneres, George. Wie in einen Brunnen. Was jetzt kommt, ist von höchster Wichtigkeit. Hör gut zu. Der 5. Engel tat den Brunnen des Abgrunds auf und es ward verfinstert die Sonne. Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken auf die Erde und es ward ihnen Macht gegeben. Und die Heuschrecken sahen aus wie Rosse. Heuschrecken? Wie Pferde? Die zum Krieg gerüstet sind und auf ihren Köpfen... Mann, weiter! Das mit den Wagen, wie sie ziehen. Na los, die waren... Gepanzert mit Brustplatten aus Feuer. Und das Rasseln ihrer Flügel war wie das Rasseln der Wagen vieler Rosse, die in den Krieg laufen. Diese Wagen! George, das sind unsere Strandbuggies. Ach, du willst mich veräppeln. Die Heuschrecken ziehen Strandbuggies. Na sicher, wenn man das richtig interpretiert. Streitwagen, die sind überlebenswichtig, wenn das Ende naht. Du klingst wie ein Schriftgelehrter. Bist du so ein Prediger? So einer wie Billy Graham? Und was ist, wenn der Tag kommt? Ich meine, warum geht die Welt zu Ende? Steht das da auch? Warum die Welt aus den Angeln gerät? Schon vergessen? Die Rassenunruhen. Ein paar Kilometer weiter. In L.A. Wir hatten daran gedacht, Stacheldraht zu kaufen. Ich will hier keinen Unfrieden. Pass auf, George. George. George, ich sag dir jetzt, wie es um uns steht. Der schwarze Mann wird sich erheben, einen Krieg gegen die weiße Rasse beginnen. Das ist historisch bedingt. Und der Krieg aller Kriege. Nur wenige werden den überleben. Sehr wenige. Aber die gute Nachricht. Alle hier auf dieser Ranch, alle, die daran glauben, werden unter den Lebenden sein. Alle. Unsere Freunde, unsere Familien, das auserwählte Volk, das ich darauf vorbereite. Deshalb muss ich ein paar Tage weg. Oder Wochen. Ich werde ihn finden, den Brunnen, das Loch in der Erde, im Death Valley. 144.000 Menschen passen da rein, in das Loch. Und da steht hier geschrieben. Und dann komme ich zurück. Ein Loch für 144.000 Menschen? Wenn es in der Bibel steht? Groß nachgedacht habe ich darüber nicht. Über das Ende der Tage schon. Wenn man blind ist und alt, ist das ja nicht so weit weg. Bis bald, Georgie. Du gehst auch? Ich komme noch wieder, Darling. Wann seid ihr zurück? Wird heiß sein im Death Valley. Squeaky! Wenn der Adler um den Mond geflogen ist. Gut, seid schon ein. 10, 9, 8, 7. Farewell, George. 6, 5, 4. Farewell, Squeaky. 3, 2, 1. We have mission in liftoff. Liftoff. Mission Commander Frank Borman. 24. Dezember 1968. Das Raumschiff Apollo 8 umkreist den Mond. Und bei uns im US-Fernsehen wird die NASA-Premiere live übertragen. Schwachsinn. Wer glaubt denn sowas? Die dunkle Seite des Mondes. Wäre schon froh, wenn ich die helle sehen würde. Und trotzdem, schön, dass du heute Abend hier bist, Ruby. Und dem alten Knacker Gesellschaft leistest. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Wo ist mein Glas? Stand doch eben noch... Hast du gehört? Die nähern sich dem lunaren Sonnenaufgang. Wow, so nah dran sind die. Ach, George, deine Antenne. Ach, dein Mond sieht aus wie... Mist. Kann mir doch egal sein. Demnächst stecken sie noch die Stars and Stripes in den Staub da oben und singen die Nationalhymne. Still, George. Sie verlesen eine Weihnachtsbotschaft. Von da oben. Für alle Menschen unten auf der Erde hat die Besatzung eine Botschaft. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe. Auf der Tiefe. Der Brunnen. Die Offenbarung. Was? Kannst du nicht heute Nacht mal hier bleiben, Ruby? George, bitte sag jetzt nicht, dass du diese Hippie-Lampe vermisst. Was ist denn so wichtig, dass du mit Keksen anrückst? Sind selbst gebacken, George. Von mir. Kaffee? Ja. Wir, also Shorty und ich... Boss, ich habe mit Mr. Kaufmann gesprochen. Von der Transcontinental... Also von dieser Immobilienfirma. Kaufmann? Hat er deutsche Vorfahren? Boss, Sie wissen doch, dass Mr. Kaufmann eine Residenz für Deutschamerikaner aus der Movie Ranch machen will. Ein Erholungszentrum. Danke, ich residiere hier doch schon. Erholt fühle ich mich auch, wenn ihr mir nicht auf die Nerven geht. Wo sind die Kekse? Morgen läuft die Frist ab. Welche Frist? George, bitte, stell dich jetzt nicht begriffsstutziger als... Die Frist, die uns der Käufer gesetzt hat. Dieser deutsche Kaufmann, oder? Keine Ahnung, ob der Mr. Kaufmann handelt im Auftrag. Ihr wollt alles hinschmeißen? Schwachsinn. Abgesehen davon, meine Kinder hätten da auch noch ein Wort mitzureden. Wir sollten einfach mal drüber reden. Warst du nicht selber mal scharf auf die Ranch, Shorty? Ist ein reines Rechenexempel, George. Wenn du auf das Angebot nicht eingehst, musst du dich verschulden. Die Grundsteuer ist fällig. Als erstes werden sie deine Pferde pfänden. Das brauchen sie nicht. Ich hab das Geld für die Steuer. Du hast was? Was? Georgie! Woher denn? Ich bin wieder da. Ich hab die Erdnussbutter mitgebracht, die du so liebst. George, das ist jetzt nicht dein Ernst. Ein Riesenglas. Danke für euren Besuch, Shorty. Ruby, ausgesprochen leckere Kekse. Lange her, dass du welche gebacken hast. Squeaky! Bin schon vorgefahren. Ich dachte, ihr kommt morgen. Na, wie geht's? Heidi ho, Cowboy. Hey, Ruby. Ich hoffe, ihr habt euch gut um ihn gekümmert. Sie kamen wieder. Das war, kurz überlegen, als der erste Amerikaner ein künstliches Herz eingepflanzt bekam. In den ersten Apriltagen 69, genau. Da zog die Family nach und nach wieder auf meine Ranch. Ruby hat sich im Zaum gehalten. Wir hatten ja nur noch Gelegenheitskräfte, die den Reitbetrieb aufrechterhielten. Für ein warmes Essen und einen Drink. Und die Mädchen haben ihre Sache gut gemacht. Nur Charlie, der war irgendwie, als ob er zu lange in der Sonne gesessen hätte. Komm, hier lang. Was machen wir am helllichten Tag im Saloon? Du kannst hell und dunkel unterscheiden, George? Nur so dahergesagt. Interessant. Setz dich. Hier. Warte. Der Stuhl. Danke, Charlie. Hast du inzwischen mit Annie gesprochen? Klar. Ich war bei ihrem Haus. Ruf sie mal an, eher Gespräch. Nimmt sie ja doch nicht an. Kenn ich schon. Haben sich die Steuerschweine wieder beruhigt? Was ist los, Charlie? Ich möchte dir mal was vorspielen. Habt ihr meine Wurlitzer kaputt gemacht? Nee. Der Song ist noch nicht raus. Als Single. Wieder von dir? Besser, das Lied ist für mich. Enthält eine Botschaft. Hör gut zu. Blackbird singing in the dead of the night. Takes the broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. Worum meinst du, geht es in dem Lied? Blackbirds, Amseln, Singvögel, Amseln in der Nacht. Stinkst du? Die vier Propheten, sie sind schlau. John, Paul, George und Ringo. Wer soll das denn sein? Sie verstecken ihre Botschaft wie einen Code. Den versteht nur der, der auf der gleichen Wellenlänge ist. Bist du auf der richtigen Wellenlänge? Was ist denn die richtige? Sag du's mir. Blackbird. In diesem Song geht es nicht um Amseln. Es geht um die Schwarzen. Euer ganzes Leben lang, singt Paul, habt ihr auf diesen Moment gewartet. Worauf? Euch zu erheben. Waiting for this moment to arise. Das haben wir schon mal darüber gesprochen. Jeden Tag kann's losgehen. Die verdammten Niggers strömen aus ihren vermüllten Ghettos wie die Ratten. Wütend wollen die Weißen abschlachten, die wehren sich, sind der Wut aber nicht gewachsen. Am Ende bringen sich alle gegenseitig um. Jesus. Aber ist das das Ende der Welt? Nein, das ist unsere Stunde. Helter Skelter. Was ist denn das schon wieder? Alles auf dieser Platte, die ist auch für dich. Fühl mal. Das Cover ist wie Blindenschrift. Tatsache. Fühlt man. The Beatles. Ja. Um die Jahreswende hatten die Beatles das weiße Album veröffentlicht. Wir durften nur noch die Beatles hören, wie Moody Blues oder seine Musik. Auf dem weißen Album ist ein Song von Paul McCartney. Er heißt Helter Skelter. Bei diesem Song drehten sie komplett durch, erzählte Paul McCartney später. Helter Skelter was just a track we did in total madness and hysterics in the studio. We just tried to get it louder, guitars, can we have them sound louder, the drums louder. Gitarren lauter, Drums lauter. Sie spielten es so lange und so oft, dass Ringo Blasen an den Fingern bekam. Den Songtitel entliehen die Beatles einer landesweit bekannten Kirmesrutsche im englischen Brighton. Helter Skelter, das große Durcheinander, der Rassenkrieg. Oben geht es drunter und drüber. Und wir, wusch, in den Abgrund, den bodenlosen Abgrund. Angeblich waren die mittlerweile hoffnungslos zerstrittenen Beatles besoffen, als sie den Titel aufnahmen. Rise. Rise. Brrr, halt! Ruby? Shorty? Warum sind wir hier? Jetzt sag mir nicht, damit der alte George mal von seinen Erdnussbutter-Sandwiches wegkommt. Faison haben keine Ohren, George. Boss, wir machen uns Sorgen. Charlie und seine Family... Sag es ihm doch selbst. Von Mann zu Mann... Ich habe kein Problem mit Charlie. Er hat meine Grundsteuer bezahlt und allen den Arsch gerettet. Er brütet was aus. Führer der Welt will er werden. Macht Schießübungen, wirft Messer, lässt Telefonleitungen verlegen, kilometerlang. Sein Strandbuggy. Das Thema hatten wir schon. Er hat sich eine Halterung bauen lassen für ein verdammtes Schwert. Du müsstest mal seine Augen sehen, Boss. So ein stechender Blick. Wie Hitler. Und genauso klein. Und das Gequatsche von der weißen Herrenrasse. Muss dich ja besonders hart treffen, Shorty. Was soll denn das heißen? Du weißt schon, was ich meine. Eine schwarze Freundin. Heiraten wollt ihr, oder? Hättest du mir auch mal selbst sagen können. Boss, das hat doch damit alles nichts zu tun. Und außerdem... Ruhe! Jetzt macht mal einen Punkt. Ihr seid ja völlig... Das ist doch komplett haltlos. Gestern Jesus, heute Hitler... Hat er diesen Negerführer auch auf dem Gewissen oder den jungen Kennedy? Schwachsinn. Vor ein paar Tagen hat er sich an ein Kreuz binden lassen, aus Baumstämmen. Hier vor unserer Nase, am Schädelfelsen. Vom Tod gefaselt. Die Mädchen haben herumgejammert wie ein Gospelchor. Und die Typen waren verkleidet wie beim Krippenspiel. Und dann sind sie alle übereinander hergefallen. Wie die Tiere. Schluss jetzt. Sometimes he would reenact the crucifixion. Wir waren alle auf LSD. Er hat die Kreuzigung nachspielen lassen. Das Ganze war ziemlich realistisch. Er sagte, er würde für uns sterben, aber würden wir das auch für ihn tun? Schon wieder keiner ran. Ah, Telefon. Ja? Ist ja doch jemand da. Wer hat dir erlaubt, dass du hier anrufen darfst? Du Hurensohn. Ja, ich bin's persönlich. Höchstpersönlich. Ich hoffe für dich, du hast keinen Bockmist gebaut. Du schwarzes Stück Scheiße. Was du nicht sagst. Oh, die Black Panther. Ich hab die Hosen so voll. Eine Leichengrube? Aus Manson's Movie Ranch? Manson's Movie Ranch? Vorher wirst du eine Leiche sein. Bleib, wo du bist. Ich komm zu dir. Fick dich, du Arschloch! Mit wem hast du gerade gesprochen? Oh, George. Alles klar? Sag schon. Mit dem armen Hirn, der die Welt nicht versteht. Ich fahr jetzt los und erklär's ihm. Seine Ranch? War es schon so weit? Und wir? Waren wir nur seine Marionetten? Der Anruf hat mich nicht schlafen lassen. Ich war wütend, zum ersten Mal wirklich wütend auf Charlie. Und Angst habe ich auch gehabt. Dieser Hass. Eigentlich hätte ich den Schuss hören müssen. Zwei oder drei Eier, Georgie? Angeles University die Leiche eines circa 30-jährigen farbigen Mannes gefunden. Mach mal lauter, Squeaky. Sich um ein Mitglied ja. der Black Panther Party handeln könnte. Es ist, die sollen die bloß in ihren Vierteln bleiben. Wohl um dem erneuten Aufflammen der Rassenunruhen in North Hollywood entgegenzuwirken. Dann geht's wohl jetzt los. Was? Helter Skelter. Ruby, haben wir den Stacheldraht noch? Eines Tages stand er vor dem Tor. Er strahlte so viel Licht aus, so viel Liebe, dass es sich wie von selbst öffnete. Das Mädchen fiel vor ihm auf die Knie. Auch der alte blinde König spürte, dass eine neue Zeit angebrochen war. Ich bin der fünfte Engel, verriet ihm der Besucher. Mit dir und deinen Rittern werde ich in einen heiligen Krieg ziehen. Einen Krieg, der größer ist als alle Kriege zusammen. Der heilige Krieg. Der heilige Krieg. Wer den überleben will, muss auf der Hut sein. I'm Howard K. Smith in Washington. Im Frühsommer 1969 bekam es Manson häufiger mit der Polizei zu tun. Nicht registrierte Waffen, Bedrohung von Bürgern durch Schüsse, geklaute Autos. Helter Skelter ließ auf sich warten. Die Schwarzen blieben in ihren Löchern. Immer wieder erschienen Cops auf der Ranch. Meist ging es um Kleinigkeiten, wie den Lärm der Strandbuggies. Du hast dich über uns beschwert? Bei den Cops? Weil es dir zu laut ist? Nur bei einem alten Kumpel. Ich konnte nicht schlafen und... Noch mehr Kartoffelstampf, George? Und was hat dir dein alter Kumpel so geraten? Charlie, das war doch nur Freddy. Er ist Hilfs-Sheriff, ganz unbedeutend. Ein kleines Licht. Mit dem hast du zum letzten Mal telefoniert. Was hat dieses Hilfs-Sheriff-Schwein? Was hat's gegrunzt? Na was? Also... Was? Charlie, Vorsicht mit dem Schwert. Was er gesagt hat, raus damit. Ja, das ist vielleicht besser wäre für alle, wenn ihr die Ranch verlasst. Muss ja nicht gleich morgen sein. Warum denn nicht? Unsere Sachen haben wir blitzschnell gepackt. Dann sind wir gut, Squeaky. Oder? Was? Aber das war doch nur... Willst du alles aufs Spiel setzen? Deine Familie? Die sich um dich kümmert? Weil du nachts nicht schlafen kannst? Vielleicht wäre es besser, wenn du auch nicht so gut hören könntest. Und weißt du was? Du kannst auch sehen. Ich frag mich schon lange, warum hängt hier ein Spiegel? Du bist gar nicht blind. Du tust nur so. Charlie, du machst ihm Angst. Halt die Klappe! Wollen wir mal sehen, ob der alte George blinzelt. Georgie, na komm. Nimm die lächerliche Sonnenbrille ab. Du weißt, ich mag keine Brille. Charlie, ich bin blind. Das musst du mir glauben. Ich bin ein guter Messerwerfer. Das musst du mir auch glauben. Er hat geblinzelt. Er hat verdammt nochmal geblinzelt. Charlie, ich rufe Freddy wieder an und beruhige ihn. Gib mir den Hörer. Funktioniert das Telefon noch? Squeaky, komm, zieh dich aus. Was? Jetzt? Zieh dich aus! Ich wette, er schaut hin. Wie oft habe ich das gesagt? Niemand ist wirklich blind. Das ist eine Verhaltenssache. Ich bin blind. Es gibt keine Augenkrankheiten. Den Rock auch, Squeaky, los. Oh, hab ganz vergessen, wie schön du bist, Baby. Ich mach alles wieder gut. Charlie, du merkst doch, dass er nicht sehen kann. Er hat geblinzelt. Da. Gib's zu, George. Gib es zu. Ein bisschen sehen kann ich ja noch. Hell und dunkel an manchen Tagen. Wirklich? Wusste ich doch. Hey. Ich lieb dich, George. Du wirst doch nicht zu den Schweinen gehören. Nein. Du doch nicht. Pass auf. Was war nur los? Warum dieser Hass? Tag und Nacht dachte ich darüber nach. Selbst im Schlaf ließ Charlie mich nicht los. Georgie? Georgie? Du wirst doch nicht zu den Schweinen gehören. Er ist ein Star. Du doch nicht. Georgie, ich kann sehen. Wie immer in meinen Träumen. Tritt dir wie aus einem dunklen Schrank. Vor mir die Movie Ranch im Sonnenlicht. Das große Schild ist frisch gemalt, der Saloon herausgeputzt. Ich gehe die Main Street entlang, suche meinen Trailer, aber er ist nicht da. Auf einmal stehe ich vor einem Wigwam. Die Zeltwände sind mit Augen und Sonnen bemalt. Die Tür ist mit einem Teppich verschlossen. Auf dem ist ein steigendes Pferd gestickt. Ich weiß sofort, wer der Mann ist, der wie aus dem Nichts vor dem Zelt steht. Er hat lange Haare, ist wie ein Trapper gekleidet und auf der Stirn ist ein Kreuz gemalt. George, alter Schwindler. Ich wusste es doch. Was weiß er? Dass du sehen kannst. Was denn sonst? Aus der Öffnung des Wigwams strömt schwarzer Rauch. Er steigt nicht auf, sondern senkt sich auf den Boden. Schau dich um. Alles gehört jetzt mir, George. Alles seins. Er schlägt den Teppich vor dem Eingang beiseite und ich stehe mitten im Wigwam. Da sind die Mädchen. Sie schneiden sich ihre Haare ab und sammeln sie in einem Korb. Es war einmal ein alter, blinder König. Sie sehen aus wie meine Töchter. Ich rufe sie. Sie schauen mich an und Jesus, die tragen ja Totenmasken. Bist du bereit zu sterben? Nur Annie nicht. Ich will sie umarmen, aber das gelingt nicht. Denn wo sie war, ist jetzt nur noch Rauch. Dann wirst du ewig leben. Eine tintenschwarze Wolke. Ich will die Hand in die Wolke stecken, aber jemand hält sie fest. Dann sind Cops im Zelt. Einer fragt, wo das Blut herkommt. Ich schaue nach unten und sehe, dass ich in einem Teich aus Blut stehe. Und alles deine Schuld. Aus dem Rauch kommen Heuschrecken. Große Heuschrecken. Eine hat Scherenhände. Ich bin der fünfte Engel. Sprich mir nach. Und der fünfte Engel. Und der fünfte Engel posaunte und sah einen Stern gefallen vom Himmel auf die Erde. Und ihm, nur ihm, war der Schlüssel zum Brunnen des Abgrunds gegeben. Zum Brunnen des Abgrunds gegeben. Hm. Minuten und 10 Sekunden. Beim nächsten Ton ist es 10 Uhr 59 Minuten und 20 Sekunden. Ihr wisst, was zu tun ist. Wir machen die Schweine kalt. Du musst echte Liebe im Herzen haben, um das für Menschen zu tun. August 9th, 1969. After Sharon Tate, her unborn child, was brutally murdered at the Tate home. Ein Filmstar und 4 andere Menschen wurden in einer wahren Blutorgie niedergemetzelt. Der Fall und der tags darauf verübte Doppelmord an einem Ehepaar wurden zum bekanntesten Mord der US-Geschichte, abgesehen vom Attentat auf JFK. An den Tatorten fanden sich Parolen wie Death to Pigs und Political Pigs. Auf einem Kühlschrank die blutigen Worte Helter Skelter. Falsch geschrieben, in der Eile. Monatelang tappte die Polizei im Dunkeln. Im Verlauf der Ermittlungen fiel das Licht auch auf die Movie Ranch, wo sich wenig verändert hatte. Meine Herren, bitte. Der alte Mann saß zusammengesackt in seinem Stuhl, den Gehstock in der einen und einen kleinen Hund in der anderen Hand, mit einem speckigen braunen Stetson und dunkler Sonnenbrille. Wenn Sie Fragen an Mr. Spahn haben... Mr. Spahn, in meine Richtung bitte. Hinter ihm an der Wand hingen jene psychedelischen Porträts, die die Mädchen von ihm gemalt hatten. Neben ihm auf dem Tisch lag eine Gitarre. Und an der anderen Wand hing der Bildteppich mit dem Pferd, den ihm der inzwischen verhaftete Manson geschenkt hatte. Ich kann es einfach nicht glauben, dass diese Mädchen gemordet haben sollen. Ich glaube es nicht. So wahr mir Gott helfe. Haben Sie schon mal daran gedacht, dass sie eine Mitschuld trifft? Immerhin diente Ihre Ranch als Waffenlager. Meine Herren, das reicht. Der Termin ist beendet. Mr. Spahn ist ein alter Mann. Er ist müde. War ich nur blind? Oder wollte ich sein? Nein. Ich hab's nicht kommen sehen. Einfach nicht kommen sehen. Schuldig. Mitschuldig. In die Wüste wollt ihr alle führen. Doch der Einzige, der dort steht, bin ich. Allein. Und kein Stein, unter den ich kriechen kann. Der fünfte Engel. Mansons Movie Ranch. Originalhörspiel von Volker Preckelt. Am 24. Juli 1970 begann der Prozess gegen Charles Manson und einige Mitglieder seiner Family. Es sprachen George Spahn, Wolf-Dietrich Sprenger, Charles Manson, Lars Rudolph, Squeaky, Birte Schnöing, Ruby, Bettina Stucki, Shorty, Stefan Haschke, Sadie, Mira Partecke, Summer, Lou Strenger, Tex, Max von Pufendorf, Reporter Torben Kessler. In weiteren Rollen Felix Lengenfelder und Tarek Yusbashi. George verkaufte alles und zog nach Oregon. Die Überreste der Movie Ranch fielen einer Feuersbrunst zum Opfer. Technische Realisation Corinna Gartmann und Sabine Kaufmann. 1971 wurden Charles Manson, Tex Watson, Sadie Atkins und 2 andere Frauen zum Tode verurteilt. Manson konnte nicht nachgewiesen werden, jemanden eigenhändig ermordet zu haben. Ein knappes Jahr später wandelte der oberste Gerichtshof die Todesstrafen in lebenslange Haftstrafen um. Musik: Volker Prekelt mit Martin Huch, Martin Langer und Frank Tschöke. George Spahn starb 1974. Ein Jahr später zielte Squeaky Fromme auf US-Präsident Gerald Ford. Die Waffe ging nicht los. Regie: Janine Lüttmann und Volker Prekelt. 1977 führte ein Family-Mitglied die Polizei zu den Überresten von Shorty. Man hatte ihn nahe der Ranch getötet und seine Leiche in Stücke geteilt. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2019. Redaktion Susanne Hoffmann.